Gerät, sie biegen ein in Zielgerade. Wer ist schneller, Euron, Innen, Nazis oder ISIS-fiese Garden? Egal ob A, ob B, ob C, ein solch verheerendes Ergebnis von Polarisierung mit Zwangsverödnis. Gemacht zum Mainstream-Intensiv-Erlebnis wird stets das Gleiche sein. Das war's dann wohl zu deinem Wohl mit unseren sehr geehrten Bildungsschwertern und unseren pestilenten Wärtern. Dank unserem abgetrennten Unterleib sehen das Koch den schwer verhärten noch irgendwelche Zweifel, dass wir den falschen Wert verzerrten. Mit diesen Graben füllen sie ihr Loch, Lust mit hochauflösender Bestöhnung, die nur den Küchenschaben Liebesgaben geben. Gib mir zum Schluss nochmal ne Dröhnung. Eine Lösung, es sei denn, wir öffnen die irrenden Häuser, befreien die fast schon verschimmelten Geiseln mit unseren genitalen winzigen Meißeln. Denn dort einsitzen doch die allermeisten mundtot gemachten, die Lösungen wissen. Können wir uns ihrem Mainstream vernebelnden Ketten jetzt noch einen Tag länger uns leisten? Während die schwer dehydrierten Normaler die Kastrierenden gar nichts kapiere, da trotzdem nicht ein. Denen verdanken wir doch sämtliche Wüste, warum sie sofort dort hineingehören müsste. Dass sie keinen Schaden uns können mehr bringen, sprengt, wenn du auch anfängst, dieses Lied jetzt öfter zu singen. Ich möchte fast wetten, jede kruppstahlhärteste Kindheit in Ketten. Ketten.